Hier ist eine Sendung von Allgäuer Fortschritt aus Füssen heute. Und ich bin Jeff Schewitz und ich rede mit Gunther Lehner aus Füssen. Gunther war Delegierter vom Landkreis Ostallgäu. Ostallgäu beim Grünen Parteitag in Köln von 3. bis 5. Dezember. Und wir reden mit ihm über die Grünen und über den Parteitag. Gunther, wie bist du Delegierter geworden eigentlich? Ich bin Delegierter geworden durch die Wahl bei den letzten Kreisversammlungen. Ja. Das heißt, das geht so vonstatten, dass jemand vorschlägt, das kann jedes Mitglied im Kreis, der bei der Versammlung ist, jedes grüne Mitglied kann jeden vorschlagen und dann findet die Wahl statt. Mhm. Es wird ein Delegierter gewählt und ein Vertreter des Delegierten. Und ein Delegierter aus dem Ostallgäu, ja. Und ein Vertreter. Ja. Und du, ja, bist der Delegierte, ja, gewesen. Ja. Und ja, was waren deine Erwartungen an den Parteitag, bevor du hingegangen bist? Also meine Erwartungen waren hauptsächlich bezogen auf die Umwelt. Das war mir das dringendste oder ist auch noch das dringendste Problem, das ich sehe. Die Klimaveränderung und dass die Grünen eindeutig, ja, Stellung nehmen zu den Notwendigkeiten, die getroffen werden müssen, um die Klimaveränderung doch in Maßen zu halten. Und hat der Parteitag deine Erwartungen entsprochen? Und wie? Ja, ich kann nicht sagen, dass er ganz entsprochen hat. Ich habe mir auch, wenn man davon spricht, wir haben ja auch davon gesprochen, von radikalem Realismus. Ich denke, man kann die ganze Angelegenheit sehen von der Seite des Klimas und was ist notwendig. Oder man kann die andere Seite sehen, was unter welchen gesellschaftlichen Verhältnissen und welchen politischen Verhältnissen, was sind politische und gesellschaftliche Notwendigkeiten. Ich habe mir vorgestellt, dass die Grünen auf dieser Tagung die Realitäten des Klimas und die Notwendigkeiten, was gemacht werden muss, mehr vertreten würden als die Realitäten, die gesellschaftlichen und politischen Realitäten. Ist es einfacher für dich jetzt, dass die Grünen in der Opposition sind, statt in der Regierung? Ja, sicher ist es für die Grünen jetzt einfacher, ja. Ich habe die Zeit, wie die Grünen in der Regierung waren, so erlebt auf den Parteitagen. Ich war auch dort schon auf Parteitagen. Ich habe die so erlebt, dass die grüne Basis sehr bemüht war, der grünen Fraktion keine großen Schwierigkeiten zu machen. Die Grünen haben immer schon überlegt, so im Hinterkopf überlegt, sind die, das was man beschlüssen fassen, sind die irgendwie auch konsensfähig mit der SPD? Mhm. Das wurde also vorausgedacht, das wurde nicht gedacht, gesagt, was ist notwendig jetzt von der Sache her, sondern es ist zugleich auch übersetzt worden schon. Und wenn die Grünen einmal eines Tages wieder in eine Regierung gekommen sind, wie würdest du oder wie werden die Grünen, meinst du, anders verhalten als vorher? Haben sie was gelernt aus dieser Regierungserfahrung? Ich denke, in der Koalition muss man politisch realistisch sein. Es nützt nichts, dann bricht die Koalition sofort wieder auseinander. Mhm. Wenn man Dinge vertritt, die nicht durchführbar sind oder überhaupt nicht konsensfähig sind. Und dann Reinhard Bütikofer und Claudia Roth weniger Stimmen aus den vergangenen Jahren erhalten. Hat das eine politische Bedeutung? Ich kann dazu schlecht etwas sagen. Ich kenne dazu die Strömungen in der Partei zu wenig. Ich denke, dass die Partei zurzeit schon in Umbruch kommt. Das denke ich schon. Dass also nach dieser fundamentalistischen Zeit, wo die Realos in der Mehrzahl waren und auch dann die Regierungszeit, jetzt wieder aus der Regierung raus in der Opposition, denke ich mir, dass die Partei ganz neues Gesicht entwickeln wird. Das war für mich auch jetzt deutlich bei dieser Delegiertenkonferenz. Und deiner Meinung nach, was sollte dieses Gesicht sein? Ich denke, also wenn ich das an der Frage der Klimaveränderung so aufhänge, dann denke ich mir, geht es darum, dass die Partei wieder so, wie sie früher war, fundamentalistisch sein müsste. Ich denke, es muss eine Partei, und gerade die Grünen, die ja sehr vorausschauend immer, die Grünen sind wirklich für mich die Partei, die einzige Partei, die wirklich sehr vorausschauende Politik macht. Die anderen Parteien sind alle so, ja, da haben wir ein Problem, was machen wir jetzt mit dem Problem? Während die Grünen immer vorausgedacht haben. Das war ja auch der Grund, warum ich bei den Grünen eingetreten bin. Und ich denke, dass die Grünen zurzeit den Anwalt der Natur machen müssten. Den Anwalt nicht nur der Natur, sondern überhaupt des Überlebens der Menschheit. So. Denn um das geht es ja im Endeffekt. Und ich denke mal, dass die Grünen zurzeit, auch wenn es nicht konsensfähig sind, auch wenn sie wieder verlacht werden, wie früher auch, vor 20, 30 Jahren hat jeder gelacht über die Grünen, wenn sie über Solar gesprochen haben. Jetzt, denke ich mir, müssen wir wieder in Kauf nehmen, dass über uns gelacht wird, über unseren fehlenden Realismus, was die Möglichkeiten betrifft jetzt. Ich denke, wir müssen diese Rolle übernehmen, müssen sagen, okay, wir sagen aber trotzdem das, was notwendig ist. Mhm. Das leitet über der Frage, wie du das siehst, wie die Gemeinsamkeiten und Differenzen sind mit den Linken und zum Beispiel Sozialform und Attac, die Gesellschaftsstruktur in Frage stellen und meinen, die grundlegenden Ziele, die auch die Grünen teilen, sind nur erreichbar, wenn die Gesellschaft selber radikal verändert wird, besonders in ihren Regenwäldern in anderen Ländern, wo die Ausbeutung ziemlich groß ist. Ja. Naturausbeutung. Ja, ja, ich denke, dass die Grünen mit den jetzigen Mitteln, so was jetzt so an Maßnahmen getroffen wird im politischen Sektor, dass das nicht ausreicht, auf keinen Fall. Es muss eine viel radikalere Politik erfolgen. Ja, und so eine Forderung zum Beispiel, dass das Geld, das wird für das Militär ausgegeben wird, dass es zum großen Teil eben für diese Maßnahmen ausgegeben wird, ob Regenwald, ob CO2-Minderung, erneuerbare Energien, diese ganzen Notwendigkeiten. Ich denke, dass die sehr radikale Reformen notwendig machen, ja. Und dass die Grünen dafür einstehen müssten, ja. Und das ganz klar sagen müssten. Und nicht mehr überlegen sollten, was ist denn politisch zurzeit durchzusetzen. Hast du... Wie viele Verbündete, so prozentual, hast du dann für diese Position in der Partei gegenwärtig? Ja, aufgrund der Abstimmung, es ging ja um die Abstimmung, Hans-Josef Fell gegen Loske, das Papier von Loske. Das Papier von Loske war ja sehr vernünftig, auch im Rahmen des Notwendigen, ist des Realistischen, das, was im Moment durchzusetzen ist, was nicht durchzusetzen ist. Also sehr politisch gedacht, während das Papier von Hans-Josef Fell war ja, was ist notwendig? Was ist notwendig und was müssen wir jetzt machen? Und aber auch, es ist möglich auch. Das zu machen ist möglich, nur wir können nicht so weitermachen. Und ich weiß, du bist ziemlich aktiv in der Friedenspolitik. Du hast sogar die Friedensorde ins Leben gerufen. Kannst du die Positionen der Grünen zur Bundeswehr, zur EU-Militarisierung und zum Afghanistan-Einsatz beurteilen, aus deiner Sicht als Friedensaktivist? Also, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe da natürlich wenig Einblick in die wirklichen Realitäten. So. Ich denke aber schon, dass ein Einsatz, ich denke so wie die Grünen auch, die Mehrzahl der Grünen, dass ein Einsatz im Rahmen der UN, dass der auch von den Grünen befürwortet werden sollte. Nicht jeder Einsatz, ich denke, er muss auch überprüft werden. Der Einsatz auch im Rahmen der UN muss vom Deutschen Bundestag und so überprüft werden. Um was geht es wirklich? Und da gehe ich auch mit den Grünen, stimme ich auch überein, er muss im Rahmen der politischen Maßnahme sein. Also die politische Maßnahme steht im Vorrang und die militärische Einsatz ist lediglich noch ein Hilfsmittel, um politische Ziele zu erreichen. Also auch auf diese Konferenz, auf dieser Delegiertenkonferenz, Parteikonferenz, wurde ja eine Kommission gebildet, die untersuchen soll, wie effektiv sind diese Auslandseinsätze und wie müssten sie ablaufen, um wirklich auch gerecht zu sein. Und was erwartest du von dieser Kommission? Ich erwarte mir von der Kommission, dass sie eine Diskussion beginnt. Oder unter welchen Bedingungen sind Auslandseinsätze wirklich angebracht? Es soll ja keine Intervention sein, die einem bestimmten Volk irgendwas aufzwingt, also zum Beispiel die Demokratie aufzwingt, sondern der Einsatz sollte meiner Meinung nach nur den Zweck verfolgen, dass die Bevölkerung zu Wort kommt und sagen kann, was sie möchte und welche Unterstützung sie dazu bräuchte. Ob wir im Westen damit einverstanden sind oder nicht, spielt keine so große Rolle dabei. Wir haben bestimmte Werte, sicher. Wir sind gegen die Todesstrafe. Wenn dieses Volk aber die Todesstrafe will, müssen wir sie akzeptieren. Wenn ich das am Beispiel der Todesstrafe deutlich machen kann. Wenn dieses Volk aber sich entschließt, die Todesstrafe doch zu haben, so können wir nicht sagen, wir intervenieren, damit die Todesstrafe nicht stattfindet. So. Also ich denke, dass ich mit der Ansicht nicht allein bin. Ich bin nicht in der Mehrheit. Das war ja auf dieser Delegiertentagung deutlich. Es ist aber auch nicht nur eine kleine Minderheit, sondern es ist schon eine größere Minderheit. Das heißt, die Bundeswehr soll nicht nach Süden im Afghanistan gehen und mit den Amerikanern kämpfen? Ja. Ich denke, dass das ein großer Fehler wäre. Ich denke, dass das Konzept der Amerikaner und auch der Holländer, Engländer, glaube ich, auch völlig anderes ist. Es ist ein hauptsächlich militärisches Konzept. Ich denke wirklich, das, was ich mitbekommen habe, jetzt auch auf der Delegiertenkonferenz, geht es nicht um ein militärisches Konzept. Es geht nicht darum, mit militärischen Mitteln die Macht zu halten, so, sondern es geht darum, mit der Bevölkerung zusammen etwas aufzubauen und die Bevölkerung praktisch auf die Seite zu bekommen. So. Während im Süden unten die Bevölkerung scheinbar gegen das Militär eingestellt ist und auch das als Besatzung. Ja, das, was ich gründen will, ist ein Ortsverband. Füssen hat keinen Ortsverband. Wurden schon viele Versuche unternommen. Und es ist deswegen bedauerlich, dass die Grünen noch keinen Ortsverband in Füssen haben, weil sie dadurch auch nicht im Stadtrat vertreten sind, also auch nicht im politischen Gremium der Stadt. Dabei aber über 7,5% hatten bei den letzten Wahlen. Das würde also heißen, dass sie einen Sitz auf alle Fälle, aber vermutlich sogar zwei Sitze im Stadtrat besetzen könnten. Ja, die Arbeit für mich zurzeit ist eben Mitglieder, also nicht nur Mitglieder, die sagen, okay, ich trete in die Partei ein, sondern eigentlich auch Mitarbeiter zu gewinnen, die interessiert sind an der grünen Arbeit, die interessiert sind, mal einen Vortrag zu halten, sich über ein bestimmtes Thema zu informieren, nachzulesen, das vorzutragen und so weiter. Das verspreche ich mir. Und die dann natürlich auch, hoffe ich, dass jemand darunter ist oder mehrere, die auch dann zum Beispiel in das politische Gremium des Stadtrats gehen, um dort auch zu sorgen, dass zum Beispiel in Füssen sehe ich, dass ganz wenig Solarzellen auf den Dächern. Ich sehe fast keine Solaranlagen auf den Dächern. Wenn ich dann in der Nähe in andere Ortschaften fahre, sehe ich viele Solardächer und hier in Füssen ist gar nichts. Also diese Politik in Füssen finde ich sehr, sehr konservativ. Es werden Straßen gebaut, es wird das ganze Geld für den Straßen, also für Straßenverbrauch. Die Schulden sind enorm hoch. Es ist eine Politik, die von Leuten gemacht wird, meist denke ich, die nie mal auswärts waren, sondern die in Füssen aufgewachsen sind, in Füssen geblieben sind. Sie sehen also, dieser Horizont der meisten Politiker in Füssen ist sehr begrenzt. Die können über die eigene Grenze nicht rausschauen. Und ich finde die Politik sehr rückschrittlich, sehr blind. Und ich denke, dass es dringend notwendig wäre, dass da die Grünen, dass da Grüne reinkommen, um wirklich etwas zu bewegen. Gut, dann bist du an richtigem Platz, richtiger Sendung, wenn wir unsere Sendung Allgäuer Fortschritt nennen, oder? Ja, denke ich schon, ja. Okay. Ich danke dir. Ja.